Meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück. Hi Peter. Hi Reinhard. Ich fange mit einem Bibelvers an, ist das okay? Unbedingt. Gut. Schau mal, was der Apostel Paulus im 2. Timotheus im 4. Kapitel gesagt hat. Da sagt er Folgendes. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Verkündige die Botschaft Gottes. Eine Übersetzung sagt zur Zeit und zur Unzeit. Und weißt du, ich denke nicht, dass Paulus hier jemand einfach irgendwelchen religiösen Druck aufgelegt hat oder gesagt hat, du musst, sondern Paulus hat in anderen Worten gesagt, das Wort muss gepredigt sein. Dann hat Gott etwas, womit er arbeiten kann. Das erinnert mich so sehr an Römer Kapitel 10, wo Paulus folgendes Argument bringt. Er sagt, du kennst ja diesen Vers, Peter, den kennt ja jeder, Römer Kapitel, jeder Christ fast kennt den, Römer Kapitel 10. Mit dem Munde wirst du bekennen, mit dem Herzen wirst du glauben zur Rettung. Nur, was ist der Kontext? Der Kontext ist folgendes. Wie können sie glauben, wenn sie nicht hören? Wie können sie hören, wenn niemand predigt? Wie können sie predigen, wenn niemand gesandt wird? Daher, wie lieblich sind die Füße derer, die auf den Bergen die gute Nachricht verkündigen? Mit anderen Worten, Errettung gibt es nur, wenn jemand bereit ist, den Samen zu säen. So simpel ist das. Schon wieder simpel. Raus und den Samen säen. Du hast ja keine Ahnung, was Gott mit dem Samen tut. Kann es sein, dass wir oft nicht wissen, was wir für einen Samen haben? Weil wenn er einfach ist und kraftvoll ist und ich dafür noch nicht bezahlen muss, mir geschenkt worden ist und der perfekt zur Weitergabe ist, kompatibel für jeden, so, weißt du, wie ich meine? Wow, also ein guter Gedanke. Na, weißt du, ich denke, dass wir eben haben viel andere Sachen gepredigt, außer das Evangelium. Und ich denke, es ist halt auch so, weißt du, die Kraft Gottes ist ja nicht im Predigen, sondern die Kraft Gottes ist im Evangelium. Und da ist ein großer Unterschied. Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums, denn es ist die Kraft Gottes. Paulus hat nicht gesagt, im Predigen ist die Kraft Gottes. Er hat gesagt, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und von dem her hast du bestimmt recht, dass viele Menschen glauben, die Eloquenz des Predigen macht das Kraftvolle aus. Oder wie clever wir das erklären können. Aber darin ist nicht die Kraft. Die Kraft ist rein und einzig darin im Evangelium. Reden wir ein bisschen darüber, was ist eigentlich das Evangelium? Jesus ist das Evangelium. Also mit simplen Worten, er, die Person, ist das Evangelium. Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus ganz am Anfang kam und die erste Predigt, einer der absoluten ersten Predigten überhaupt, war ja in Lukas Kapitel 4, wo er aus der Wüste herauskam, ging hinein, gleich in den Tempel, er nahm die Schriftrolle von Jesaja, Brief, und er sagte, er predigte das Evangelium. Er sagte, ich bin gesalbt, der Heilige Geist ist auf mir, um den Armen gute Nachricht zu verkündigen. Und das ist das Wort Evangelium. Das Wort gute Nachricht ist das Wort Evangelium. Das heißt, Jesus kam und er tat ganz am Anfang gleich was. Er sagte, ich predige euch mal die gute Nachricht. Und was war die gute Nachricht? Er liest alles vor, was der Messiah-Brief steht, und dann sagt er was? Heute ist diese Schrift für euch erfüllt. Warum? Weil ich bin hier. Ich bin die Erfüllung dieser Schrift. Die gute Nachricht bin ich. Die gute Nachricht ist, dass Gott ab sofort nichts mehr tut, außer er tut es durch mich. So einfach ist die gute Nachricht. Er hat alles bezahlt für dich, er hat alles gelöst für dich, er ist das Evangelium. Und da möchte ich bei dir bei einem Punkt anhaken. Ich möchte dich jetzt ein bisschen fragen, Peter. Wenn wir ein religiöses Bild von Gott haben, ist es dann überhaupt möglich, das richtige Bild vom Evangelium zu haben? Wenn das Gottesbild verzerrt ist, kann dann das Evangelium richtig sein, das wir predigen? Ich wage es sehr schwer zu bezweifeln. Ich stimme dir zu. Weil ich denke mal, dass wenn es verzerrt ist, wird es auch kompliziert rüberkommen. Ja, vor allem, wenn die Person Jesu das Evangelium ist und die Person Jesus, das Ebenbild Gottes ist. Die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 16, Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Mit anderen Worten, du siehst Gott nur in Jesus. Wenn du Gott anders siehst als das, was du in Jesus siehst, hast du nicht den richtigen Gott gesehen. So einfach ist das. Das heißt, er ist das hundertprozentige Ebenbild, das Gleichbild von Gott, den du nicht siehst. Wenn der Gott, den du nicht siehst, wenn sein Bild in deinem Herzen verzerrt ist, dann ist auch das Evangelium verzerrt, weil Jesus ist ja das Evangelium. Oder ist das nicht logisch? Das ist total logisch, ja. Vielleicht sollten wir den Christen mehr das Evangelium predigen. Ich wäre dabei. Weil, ich meine, ohne Druck, wenn es einfach ist und wenn es gut ist, wenn ich weiß, was in meinem Rucksack ist und es ständig offen ist zum Verteilen. Also ich glaube, es ist schon ansteckend, wenn du merkst, du hast etwas, was einfach ist. Weil ich kenne diesen Druck. Du kennst ihn ja auch von früher wahrscheinlich. Und wie? Und diesen Druck willst du ja nicht weitergeben. Wenn ich unter Druck stehe, die Menschen mögen das nicht um mich herum. Da brauchen wir nicht über das Evangelium reden. Drucksituation zu Hause und du gibst den Druck weiter. Ja. Dann möchte ich das möglichst vermeiden. Ja, vor allem weißt du, 1997 zog ich nach Wien um mit Debbie und unseren zwei Jungs und dann begannen wir dort das Evangelium zu predigen und Gemeinde aufzubauen. Und dann taten wir auch, wir machten da so Outreaches und den Armen, Obdachlosen und Sozialprogramme. Und damals sagte Gott zu mir, Reinhard, ich möchte niemals, dass du diese guten Taten, die du für die Verlorenen tust, dass du dich verwendest als Köder am Ende des Hakens, damit du die Ungläubigen köderst. Und ich habe damals das nicht verstanden. Ich habe gesagt, Herr, Moment mal, du willst ja, dass wir die Ungläubigen für dich erreichen. Du willst ja, dass wir die Ungläubigen bekommen. Ja, sollen wir nicht alles tun, um die Ungläubigen irgendwie zu erreichen? Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, wenn du die guten Dinge, die du für die Ungläubigen tust, als Köder nimmst, wenn die Köder nicht beißen, hörst du auf, sie zu lieben. Was hat das Statement mit dir gemacht? Zuerst habe ich mal geheult, weil ich gemerkt habe, wie viele Köder ich in meinem Leben verwendet habe, damit die Ungläubigen anbeißen. Das hat mich echt zu tief getroffen. Und dann, nachdem ich wirklich zerbrochen war von dem Herrn, habe ich den Herrn versprochen, natürlich, ich werde das Evangelium predigen, wo ich kann, ich werde euch die Menschen lieben, aber ich werde nichts mehr verwenden als Haken, damit sich der bekehrt. Ich werde erstens die Menschen lieben, auch die Sünder, zweitens, ich werde das Evangelium einfach predigen und damit belasse ich es. Klingt ganz nach Kanal sein. Einfach Kanal sein und das weitergeben. Hast du eigentlich Auswirkungen gemerkt, als du diesen Change gemacht hast? Was hat das für Veränderungen gebracht in deinem Leben? Weil du warst ja schon sehr aktiv, schon sehr jung. Sehr aktiv, ja. Und hast das immer gepredigt. Und dann kam dieses Statement mit dem Haken. Und dann war ja schon die Liebe präsent. Aber was hat das so für Auswirkungen gehabt, als du das so verinnerlicht hast? Die erste Auswirkung, die es hatte, ist, dass ich mal klarkommen musste mit dem Gedanken, dass wir nicht mit Köder arbeiten, sondern wir arbeiten mit Liebe. Und weißt du, von dem her war es nicht mehr mein Ziel, dass die Menschen den Köder beißen. Weil vorher war es ja immer das Ziel, wie viele Menschen beißen den Köder. Mit anderen Worten, 25 haben sich bekehrt an diesem Wochenende, 25 haben wir getauft, 25 in der Gemeinde, 25 im Hauskreis. Wow! Aber von diesem Augenblick an ging es nur mehr darum, jedem Verlorenen, egal wo ich bin und wo ich bei dem vorbeigehe, jeden Verlorenen zu lieben. Einfach den Verlorenen zu lieben. Und das hat in meinem Herzen so viel verändert. Weißt du, wenn ich heute in ein Flugzeug einsteige, steige ich nicht ein, um zu schauen, wo ist jemand, den ich für Jesus gewinnen könnte. Sondern einfach, egal wo ich sitze, ich bin hier, um die Menschen zu lieben. Und durch diese Liebe, die Bibel, einer meiner Lieblingsverse, ich weiß nicht, ob du das weißt, Einer meiner Lieblingsverse ist 1. Johannes 3, Vers 16. 3, Vers 18, sorry. 1. Johannes 3, Vers 18. Geliebte, liebet nicht mit Worten allein, sondern liebet mit Taten. Und das wurde einer meiner absoluten Lieblingsverse. Und wenn ich heute den Ungläubigen sehe, will ich den Ungläubigen lieben. Natürlich will ich, dass er in den Himmel kommt. Aber ich mache nichts mehr, damit er meinen Köder anbeißt. Die riechen den Köder doch. Das ist der Punkt, ja. Und vor allem, was mache ich, wenn der nicht beißt? Mit dem bin ich jetzt fertig. Das heißt, du hast angefangen, ohne auf ein Ergebnis aus zu sein. Mhm. Das heißt, dein Ziel war es, die Möglichkeit zu nutzen, dass durch dich Liebe fließt. Mhm. Ob du dazu noch was sagen kannst oder nicht. Aber du hast dich schon bemüht, den Leuten dann auch zu sagen, warum du praktisch liebst. Oder? Das ist ein guter Punkt. Und ich werde dir sagen, warum. Weil ich überzeugend bin, das Evangelium muss auf drei Arten und Weisen gepredigt werden. Mit Worten, mit Taten und mit dem Übernatürlichen. Natürlich, wenn ich die Leute nur liebe, aber ihnen mit Worten das Evangelium nicht predige, die Leute können auch nicht glauben, wenn sie nicht hören. Die Dinge gehören ja zusammen. Aber den Leuten etwas zu predigen, ohne sie zu lieben, ist ja eigentlich religiöse Heuchelei. Weil wenn ich dich nicht liebe, schau mal, wenn Gott gesagt hat, ich liebe euch, liebe euch, liebe euch, liebe euch, ich habe euch so lieb, jetzt schau, wie jetzt recht kommt im Leben. Mhm. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem er Jesus hat sterben lassen für uns. Und die Liebe, ohne den Leuten auch das Evangelium zu predigen, ist für mich eigentlich, das passt irgendwie nicht. Ich kann nicht sagen, ich liebe den Ungläubigen, aber ich bin zu feig, ihm das Evangelium zu predigen. Dann liebe ich den Ungläubigen nicht wirklich. Da muss ich zumindest ehrlich genug sein und sagen, ich täusche mir das vor, dass ich ihn liebe. Eigentlich wirklich lieben tue ich ihn nicht. Das müsste zumindest meine ehrliche Konsequenz sein. Ja. Da ist sehr Tiefes und Wahres dran. Wenn ich es nicht kombiniere, es gibt ja sehr viele liebevolle Menschen, die lieben einfach. Und die lieben manchmal sogar besser als ich. Ich als Christ, der Liebe, das als das Gebot eigentlich am meisten verinnerlicht haben müsste. Das ist eine starke Aussage. Weil ich kann lieben, weil ich so krass geliebt bin. Bewiesene Liebe. Und darum, weißt du, natürlich müssen wir lieben. Wir müssen lieben. Völlig klar. Aber wir müssen das Evangelium auch mit Taten predigen. Da bin ich überzeugt davon. Mit Taten der Liebe, mit Handlungen der Liebe. Ja. Aber auch mit Worten. Aber die Wichtigkeit für mich, bei der es immer wieder darum geht, wenn ich wirklich überzeugt bin, dass das Evangelium die Kraft ist, dann glaube ich, dass auch wenn ich schon lange weg bin, die Kraft immer noch wirkt. Und darum geht es mir. Wir zählen Erfolge nur, wie viele mir was nachgebetet haben. Wie weiß ich, was geschieht, wenn der bei der Tür rausgeht, den sehe ich vielleicht nie wieder. Am Abend legt er sich nieder ins Bett und die Kraft des Evangeliums wirkt in ihm. Wie weiß ich, wenn dieser Mann ins Koma fällt und im Koma ist dieser Mann immer ja noch, sein Geist ist ja noch in ihm. Wie weiß ich, was geschieht, während der Heilige Geist arbeitet und die Kraft des Evangeliums wirksam ist, während er im Koma ist und im Koma sagt er, ich glaube das und er kommt in den Himmel. Wir wissen ja gar nicht, wie genial der Heilige Geist arbeitet mit unserem Samen. Und das ist meine Sehnsucht, meine lieben Freunde. Es ist ein Wunsch von mir, eine große Sehnsucht, ein tiefes Verlangen, dass jeder von uns anfängt zu glauben an die Kraft des Evangeliums und den Samen sät. Einfach weitergibt, wo immer du hinkommst. Und lass dann den Heiligen Geist arbeiten. Weißt du, was wir tun, Peter? In der nächsten Episode werden wir das Evangelium predigen, in ein paar Minuten, simpel und einfach, wie es jeder machen kann. Was meinst du? Ich fände das cool. Das wird nicht nur mir helfen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gehört, aber ich würde es gerne nochmal hören, wie du es so machst und sehr vielen anderen auch. Beim nächsten Mal predige ich euch das Evangelium einfach und simpel und ihr könnt das alle genauso tun. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal.